That's exciting, huh? Das ist wirklich it goes aufregend. Right along with our series. Und das passt so gut auch in unseren ganzen Zusammenhang. Living life passionately. Das Leben wirklich mit leidenschaftlich zu leben. I want to show you a little video clip right now. Ich möchte euch jetzt ein kleines Video hier zeigen. I want our church to be the kind of church. Ich möchte, dass unsere Gemeinde eine Gemeinde wird, where you are completely confident to invite someone to. Mit der ihr wirklich mit zu großer Zuversicht wen anderen hier einladen könnt. If you ran into the president of Austria, you would jump out at the chance just to say, "Sir, would you just come to one service?" Dass wenn ihr dem Präsidenten auf der Straße begegnen würdet, dass ihr ohne Zögern zu dem hingehen würdet und sagen, bitte Herr, würden Sie so lieb sein und einmal zu uns zum Gottesdienst kommen. That has everything to do with today's message. Und das passt genau in die Botschaft heute. I want to show you a girl who is like that. Und ich werde euch jetzt ein Mädchen zeigen, die so ist. And I've never seen her church, but we don't have to see her church. Ich habe noch nie ihre Gemeinde gesehen, aber ich möchte sie mal kennenlernen. This girl is so confident. Dieses Mädchen, das ist so zuversichtlich. That her church will be a blessing. Dass ihre Gemeinde ein Segen ist. And change someone's life. Und das Leben verändert. That she takes on a challenge to do something. Dass sie sich eine Herausforderung stellt. She is challenging two guys to come to church. Sie fordert zwei Burschen heraus, zum Gottesdienst zu kommen. Every Sunday for 1 month. Jeden Sonntag einen Monat lang. And you'll see this challenge, and you may not catch all the words, but this is what it is. Und du siehst dann diese Herausforderung. Ihr werdet aber dann das auch sehen, auch wenn ihr nicht alle Worte versteht. I will do this. Ich werde das tun. If you promise me to come to church every Sunday for a month. Wenn du mir versprichst, zum Gottesdienst zu kommen, jeden Sonntag einen Monat lang. Was that unbelievable or what? Did you see what she was about to say? That they cut off? Habt ihr gesehen, was sie gerade dabei war zu sagen? She was about to say 4 Sundays. Über die 4 Sonntage. That's what she was just going to say. 4 Sundays now you're going to come to church. Ihr kommt jetzt 4 Sonntage zum Gottesdienst. Because somehow she is so confident that her church will change someone's life. Weil sie verlässt sich so sehr darauf, dass ihre Gemeinde wirklich das Leben von wem anders verändert. Now that is a passionate girl. Dieses Mädchen ist leidenschaftlich. Wow. So, let's pray. Beten wir. Father in heaven, we thank you this morning. Vater im Himmel, wir danken dir heute Morgen. For people like this girl. Für Leute so wie dieses Mädchen, who would do such things to get someone to come to church. Die sowas tun würde, dass jemand im Gottesdienst kommt. And Lord, bless their church. Und Herr, segne ihre Gemeinde. For giving her that confidence. Dass du ihr, und danke, dass du ihr diese Zuversicht gegeben in hast. Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Okay, as a quick review, we're talking about kurz living life passionately. Wir haben gesprochen über das leidenschaftliche Leben. And we're talking about 3 areas that wir haben über 3 Bereiche gesprochen. That John Eldridge from the book Wild at Heart. John Eldridge in diesem Buch ungezähmte Mann, ja. Actually, it's not in the book, but it's in his series for men. Es ist eigentlich im Buch gar nicht drinnen, aber es ist in einer Serie, die er für Männer damals gemacht hat. That we will be doing in the future. Und das machen wir auch in Zukunft. 3 adventures he insists that we need to be on. Sagt oder behauptet, dass wir an 3 Abenteuern teilnehmen sollen. A casual adventure. Also das heißt so ein beiläufiges Abenteuer. Oder and that's what this girl partook of. Und das ist eben. It was exciting. Das war etwas, was wirklich, es war ein Thriller. Es war it was fun. It was exciting. Es hat wirklich Spaß. She had to step out of her comfort zone. Sie musste aus ihrer Bequemlichkeitszone heraus. She had to step off the edge. Sie musste über diese Stufe steigen. Try something she never tried before. Musste etwas probieren, was sie noch nie probiert hat. And that's what we want our church to be about. Und wir wollen, dass unsere Gemeinde das auch so we macht. We want our church number one to be a place that is exciting and fun. Wir wollen eben, dass in erster Linie, dass in der Gemeinde, dass es ein Ort ist, wo Spaß ist und wo es eben auch interessant ist. Exciting. Aufregend. Yeah. And we are motivating people to take that jump. Und wir wollen Leute dazu motivieren, diesen Sprung zu wagen. Step off the edge into excitement. dass ihr dann über diese Kante springt. Get in the roller coaster. Get in. Geh hinein in diesen in diese Hochschaubahn. No, never do. Get in the roller coaster. Come on. Steig ein in diese Hochschaubahn. You can't get hurt. Das kann nichts It's passieren. It's just going to be wild. Na, es wird einfach nur wild sein. Now remember two things people say about churches. Es sind zwei Dinge, was Leute über Gemeinden behaupten. Almost all people who don't go to church don't go because Die meisten Leute gehen deswegen nicht, weil they are boring, weil es langweilig ist. And they are irrelevant. Und weil es nicht relevant ist. We want our church to be exactly the opposite. Wir wollen, dass unsere Gemeinde genau das Gegenteil ist. We want our church to be exciting. Wir wollen, dass es eine aufregende Gemeinde ist. To be doing things for kids that will bring them into a casual adventure. Dass wir eben Dinge machen, die auch die Jugendlichen zu Abenteuern führen. That's why I am setting up the obstacle course again this year in Postdam. Deswegen werde ich auf der Postdam diesmal wieder den Hinderniskurs oder die Hindernisbahn so wieder that machen. It is a risk, dass man auch was riskieren muss. Of something happening to you. Dass du auch mit einem Risiko It's an adventure. Dass dir was passieren kann. You gotta step out of yourself. Wo du auch über deine Limitationen hinaus. Okay, number two. Zwei. A crucial adventure. Ein entscheidendes Abenteuer, wo es auf was ankommt. Yeah, it's something serious. Etwas Ernstes. The first one is exciting. Das erste ist einfach nur spannend. Abwechslung. The second one is challenging. Das zweite ist eine Herausforderung. It's serious. Und das ist sehr ernst. It has to do with spending time with people. Es geht vielleicht darum, mit Leuten Zeit zu verbringen. Investing in a teenager. In einen Teenager Zeit zu investieren. Calling a brother. Einen Bruder anzurufen. It's something that I don't want to do. Etwas, was ich nicht eigentlich tun möchte. But I need to do. Aber ich muss es trotzdem. Es muss gemacht werden. Have you ever been in that place? Warte mal in so einem Ort. I don't want to do this. Ich will das eigentlich nicht. But machen. I need to do this. Aber ich muss es doch tun. I need to have a talk with this person. Ich muss mit dieser Person reden. I really want to do this at all, but I really need to do this. Ich will das nicht tun, aber ich muss es tun. You know, you tell a teenager, it's exciting to get kids that to want to work. Dass man zum Beispiel auch einen jungen Menschen dazu bringt, dass es ihm Spaß macht zu arbeiten. Love to have some kids around me with tools and ich they just want to help. Wenn junge Leute in meiner Gegenwart sind mit Werkzeug in der Hand und die wollen helfen. And when they're like 16, 17, 18, und we wenn say, so 16 bis 18 you know what, you need to work. Und dass sie eben vermittelt bekommen, ihr müsst arbeiten. For yourself, um euer Willen. For those around you. Um eure für eure Umgebung willen. You really need to work. Ja, ihr müsst arbeiten. So, in the beginning we want them to want to work. Wir müssen sie aber dazu bringen, dass sie ihnen das Arbeiten gefällt. Now my dad was an incredible worker. Mein Vater war wirklich ein sehr hart arbeiten. But I could not stand working with him. Aber ich habe es nicht ausgehalten, mit ihm zusammenzuarbeiten. Could not, and I just thought to myself, wow. Und ich dachte mir, I never want a kid to be around me. Ich möchte nie, dass ein junger Mensch in meiner Nähe ist. That doesn't want to be there. Der eigentlich dem es gar nicht da sein will. I want to produce this desire in them to like this. Ich möchte in ihnen hineinpflanzen diesen Sehnsucht auch so zu sein. So we want to work. Wir wollen arbeiten. Then we need to work. Und dann müssen wir auch arbeiten. But then it comes to the third category, which is the critical adventure. Und dann kommt dann die dritte Kategorie, wo es dann zu einem kritischen Abenteuer I have to work. Ich muss arbeiten. Look, you got five kids, you got seven kids, man. You have to work. Du hast sieben Kinder zu Hause, also du hast keine Wahl. I don't care if it's not exciting. Auch wenn es nicht wirklich spannend ist. I don't care if you don't feel your job is challenging. Und wenn es auch keine Herausforderung für dich ist. You got no choice. You have to. Ich meine, da gibt's keine Wahl. Du musst arbeiten. It's critical. Es ist kritisch. And critical means now or never. Kritisch bedeutet jetzt oder nie. And with this building, we were at a critical point. Mit diesem Gebäude waren wir an einem kritischen Punkt. It was up for sale. Es war zum Verkauf angeboten. It's now or never. Jetzt oder nie. If we don't raise the money now, wenn wir das Geld jetzt nicht aufbringen, they will sell it to the Billa or somebody else, dann verkaufen and we will never have this building. Und dann ist es zu spät. and people gave generously and we bought it. Und Leute gaben wirklich großzügig und wir haben es gekauft. Now all three of these are absolutely necessary. Alle diese drei sind absolut notwendig. If you're a student, it's necessary. Für die, als Studenten. School can be exciting. Es kann sein, das Studium, die Schule kann natürlich spannend sein. School is challenging. Sie ist aber auch herausfordernd. But when you fail the first two medical exams, aber wenn du zum Beispiel die ersten zwei Tests durchfällst im Medizinstudium, it's critical. Dann ist es kritisch. It is now or never. Jetzt kommt eben diese jetzt oder nie. You fail the next test and school for you in medicine is over. Und wenn du die nächste Prüfung nicht schaffst, ist das Studium vorbei. We are all facing these three categories. Wir haben immer mit einer dieser drei Kategorien zu tun. We face it on the job. Am Arbeitsplatz. We face it with our health. Mit der Gesundheit. Now there's a problem that we have to address. Wir müssen auch ein Problem hier adressieren. A form of denial. Eine Form der Verleugnung. I don't want to enter into these adventures. Ich will zum Beispiel jetzt diese Abenteuer einfach nicht durchmachen. Some people won't even enter into a casual adventure. Manche Leute, die lassen sich nicht mal auf so ein Einzelabenteuer ein. Like partaking of a small group, that's a casual adventure. Das ist einfach so ein einzelnes Abenteuer an einer Kleingruppe teilzunehmen. Maybe not for all. Nicht für alle. For some people, it is a crucial adventure. Für manche Leute ist es einfach absolut notwendig. For the people person, it's like, yeah, more people, fun, excitement. Für die leuteorientierte Person ist es natürlich, die kann nicht genug davon bekommen. For the introvert, für den Introvertierten, this is a crucial adventure. Ist das eigentlich sehr eine, dem ringt das eine schwere Entscheidung ab. You are asking me to be in a room with five other people. Du erwartest mich jetzt in einem Raum mit fünf anderen Leuten zusammen. And talk. Und sprechen. Personally. Persönlich auch noch dazu. It could almost be critical for them. Das kann eine jetzt oder nie Entscheidung sein. But it's not. It's just crucial. Aber nein, es ist einfach nur notwendig. Okay, we all have fear. Wir alle haben Ängste. All of us, I mean, when it was Mike was getting married to Beate. Wie Mike die Beate geheiratet hat. We went to the Prater. Sind wir in Prater gefahren? And vorher. Mike and I got on a couple of these rides. Und Mike und ich, wir haben da praktisch ausgenutzt ein paar Gelegenheiten. We were being pulled up, you know, we were strapped to this rope. Wir wurden also festgebunden an einem Seil. And we took Marcus with us, you know. Der Markus war auch dabei. And they just going. Und das hat uns einfach hinauf. And it just doesn't stop. They're pulling us up and up. Und es ist immer weiter, immer höher, immer höher. What did we do this for? This is. Wozu haben wir das gemacht? Wie sind wir überhaupt da gelandet? I said, it's just for you, Mike, because you're getting married. Mike, das ist nur wegen dir, weil du wirst der heiraten. You know, suddenly you can see like all of Vienna. It's so high. Und du siehst ganz Wien unter dir, weil es schon so hoch ist. Suddenly you can see the Alps and Austria. Du kannst die Alpen, Österreich und. You begin to see the contour of the world. You know. Und man sieht schon praktisch den Globus. And then it makes this sound. Und dann macht es dann einfach ein Geräusch. We're here. Wir sind hier. Any second now. Und jede Sekunde. They just let you wait. Die lassen dich hängen. And it was like. Und dann fällst du hinunter. Ja. It was exciting. Das war spannend. Would I ever do it again? Würde ich es wieder machen? No. Nein. Once is enough. Das einmal war genug. So, these three words, a casual adventure. Also so ein Einzelabenteuer. Something that I want to do. Etwas, was ich einmal mache. I should want to do it. Ich sollte es wollen. It's exciting. Ja, es ist einfach schon allein crucial, wegen Spaß. Something I need to do. Etwas, was notwendig ist. Etwas, was critical, einfach gemacht werden muss. Something we have to do. Kritisch, etwas, wo wir eigentlich keine Wahl haben. We wir have müssen no es tun. Choice. Wir haben keine Wahl. This is a now or never. Jetzt oder nie. Now, I want to show you a little clip from a movie. Ich möchte euch einen Ausschnitt aus einem Film jetzt vorführen. The Titanic. Titanic. And I'll give you some statistics about the Titanic. Ich gebe euch ein paar Statistiken über die Titanic. Before we watch the clip. Bevor wir jetzt das uns anschauen. There were 2,223 people on board the Titanic. Es waren 2,223 Leute auf der Titanic. They said it was unsinkable. Man sagte, das Schiff wäre unsinkbar. It was the largest ship in the world. Das größte Schiff der Welt. at that time. Damals. It was on its first voyage. Auf seinem Jungfernfahrt. And it sank. Und es ist gesunken. Over 1500 people died. Über 1500 Leute starben. 706 people lived. 706 Leute überlebten. Now here's the point. Hier ist jetzt dieser Punkt. 706 people lived because they were on 20 lifeboats. 706 Leute überlebten wegen den 20 Rettungsbooten. But the sad thing is, das Traurige war, is that there were 475 empty seats on the lifeboats. Auf diesen Rettungsbooten waren 475 leere Sitze. Why did these people in the lifeboats not pick up more people? Warum haben diese Leute in diesen Rettungsbooten nicht noch mehr Leute an Bord genommen? They were afraid of being capsized. Sie hatten Angst, dass sie kentern würden. Poor excuse. Ganz, ganz schlechte Ausrede. Remember, we talked about last week, a purpose leads to passion. Wir haben letzte Woche gesprochen, dass nämlich eine Vision resultiert in eine Leidenschaft. But your passion is fueled by the right strategy. Und die Leidenschaft wird allerdings unterstützt von der richtigen Strategie. If these boats, wenn diese Boote, had just said, look, you take my people and I'll start to circle and pick up as many as I can take. Wenn die gesagt hätten, du übernimm meine Leute und ich fahr herum und schau, wen ich noch nehmen kann. If all 300 people or 1500 start swimming toward a boat, you just move away. Und wenn 300 Leute jetzt auf einmal auf ein Boot wollen, dann musst du weg. But you fill the boat. Aber du füllst das Boot auf jeden Fall. Only six people lived. Sechs Leute lebten. That were in the water. Überlebten, die im Wasser blieben. Only saved six out of over 1500. Von den 1500 konnten nur sechs gerettet werden. Now, six out of 1500 is 0.4%. Ja, sechs aus 1500 sind 0.4%. I was shown some statistics about Christianity in Austria. Ich habe Statistiken gezeigt über das Christentum in Österreich. With all the churches possible that are something similar to ours. Mit allen Gemeinden, die wahrscheinlich ähnlich sind wie unsere. Baptist, Pentecostal, everything, charismatisch, alles. We are about 15,000 people in Austria. Mit allen zusammen sind wir 15,000 Leute in Österreich. That's 0.2%. Das sind aber nur 0.2% der gesamten Bevölkerung. 6 from 1500 is 0.4%. Und 6 von 1500 sind 0.4%. We are 0.2%. Und wir haben 0.2%. Now I want you to watch this clip and just let it lasst euch davon berühren. So one out of 20 boats went back. So eines nur von 20 Booten ist zurück. And do you hear some of the comments that were made? Und ihr habt ein paar der Kommentare gehört, die gemacht wurden. Return. Kehre um. The boats will return now. Die Boote werden jetzt umkehren. The guy was blowing the whistle. Please come back. Er hat gepfiffen und bitte komm zurück. Please help us. Bitte hilf uns. And then this guy said, und dann who was sagte in the boat, dieser Offizier, he said, we waited too long. Wir haben zu lange gewartet. And that was my fear. Und das war meine Furcht. As a 22-year-old, als 22-Jähriger, that I would wait too long. Dass ich zu lange warten würde. And I came to Austria not because it was exciting. Und ich bin nicht nach Österreich gekommen, weil es einfach nur Spaß war. It was a bit exciting. Ja, es war natürlich das auch. And not because I needed to. Und nicht weil ich das notwendig hatte. I didn't need to. It was good. Ich musste es nicht. But Mary and I decided to come to Austria. Mary und ich haben uns entschieden nach Österreich zu kommen. Because we had to. Weil wir mussten. Weil es notwendig war. Because it was now or never. Weil es eben darum ging, jetzt oder nie. And either we're going to do this now or we're going to give up the opportunity. Entweder wir machen das jetzt oder wir versäumen die Gelegenheit. One boat goes back. Ein Boot geht zurück. We should think of our church as a lifeboat. Wir sollten unsere Gemeinde als so ein Rettungsboot betrachten. There were 470 five empty places. Da waren 475 leere Sitze. Now when we come before the Lord, wenn wir vor dem Herrn stehen werden, we are going to be amazed. Dann werden wir erstaunt sein. At what we see. über das, was wir sehen, what we experience, was wir erfahren haben. And the thing that will burn on our hearts more than anything, und das, was mehr auf unserem Herzen dann brennen wird als je, als irgendwas anderes, is if only my dad could have been here, wenn nur mein Vater jetzt da sein only könnte, my child could have been here, nur mein Kind da sein, only my uncle could have been here, nur mein Onkel da sein, there was enough place for everybody, es wäre genug Platz für jeden gewesen. In the case of the Lord, he died for the sins of the whole world. Was den Herrn anbelangt, er starb für die Sünde der gesamten Welt. They only had lifeboats for half of the ship. Die Rettungsboote, die hatten, gaben nur Platz für die Hälfte der gesamten Passagiere. But the Lord died for the sins of everyone. Nur der Herr im Vergleich starb für die Sünde aller. And when we get to heaven, we will realize that there was room for everybody here. Und wenn wir im Himmel angelangt sind, werden wir erkennen, dass für alle Platz gewesen wäre. As she makes the statement, und sie sagt dann diese Bemerkung. They will wait, sie werden warten, for absolution, für eine Absolution, which is freedom from their guilt. Das bedeutet Freiheit von Schuld. But it will never come. Aber es wird nie kommen. Of course it would come in the Lord, but naturally it would never come. Durch Herrn würde es kommen, aber natürlich gesehen nicht. They will live the rest of their lives knowing that they could have gone back. Den Rest des Lebens müssen sie leben mit dieser Gewissheit, dass sie hätten zurückkehren können. But they did not. Aber sie haben es nicht getan. It was not something that they wanted to do. Nicht etwas, was sie tun wollten. It was actually even something they needed to do for themselves. Etwas, was sie um ihrer selbst willen hätten tun müssen. It was crucial and it was critical. Es war kritisch, also unvermeidlich, und es war notwendig. It was now or never. Jetzt oder nie war es. Those people died and it was never. Diese Leute starben und deswegen ist es nie passiert. Now, we need to see our church as a lifeboat. Gemeinde als Rettungsboot sehen. And we need to ask ourselves, und müssen uns fragen, is our lifeboat full? Ist unser Rettungsboot schon voll? Is this it? Is there room for no one more? Ist da noch Platz für irgendjemanden oder nicht mehr? Is that it? Is this all we can take? Ist das alles, was wir aufnehmen können? Now, as we heard this morning from Pastor Gene, wie wir heute Morgen von Pastor Gene gehört haben, when you bring people into the lifeboat, wenn du Leute ins Rettungsboot, things bringst, begin to change. Dann verändern sich Dinge. A lot of things begin to change. Ja, Dinge verändern sich. Viele Dinge verändern sich. We begin to maybe lose a position that we had in a smaller church. Wir verlieren eine Position, die wir gehabt haben in einer kleinen Gemeinde. Because more people are coming. Weil mehr Leute kommen. And the thing is now beyond my capacity to do this. Und es ist jetzt meiner Kapazität, das zu tun. I'm not on the worship team Sunday night anymore. Ich bin nicht mehr beim Anbetungsgottesdienst am Sonntagabend. Because I'm just in their way. Weil ich ihnen im Weg stehen würde. And people are coming in every area. Und Leute kommen von jedem Bereich, von jeder Richtung. We have business people who are meeting and setting up this event in September. Wir haben Geschäftsleute hier, die hier sich etwas vorbereiten für den September. And they're hoping that 300 people will come. Und sie hoffen, dass 300 Leute kommen. To have a party with a summer party on our terrace and in our church. Um nur eine Sommerparty hier auf der Terrasse zu haben. Well, a fall party, summer oder fall, eine Herbst oder Sommer, right, was auch immer. Like that. Herbstbeginn. It wasn't my idea. Es war nicht meine Idee. I haven't even been to one of the meetings. Ich war nicht bei einem Meeting. But people that are beyond what I could do. Aber Leute, die jenseits meiner Kapazität sind. Or what we have done. Oder dem, was bis jetzt getan wurde. Maybe one of the fears that these people in the boats had. Eine der Ängste, die diese Leute in dem Boot hatten. That war, if we take in someone who was in the water. Denn wenn wir jemanden aus dem Wasser aufnehmen. They will be so zealous to get the others. Dann werden die wahrscheinlich so sehr auch die anderen retten wollen, that we will not be able to control them. Dass wir sie nicht mehr davor zurückhalten können. And this is what it's like. Und so kann es sein. We have people getting saved. Leute werden gerettet. That you can't stop. Die kannst du nicht aufhalten. They're running, they're excited. Die rennen herum. And it's almost frightening for some of us that have been here a long time. Und für die schon lange da waren, ist es manchmal Well, where are they going to take us? What's going to happen here? Wo führen die uns hin? Was passiert jetzt? Will the church sink? Wird die Gemeinde sinken? Maybe they'll capsize us. Vielleicht kentern wir jetzt. Not if we have the right strategy. Nicht, wenn wir die richtige Strategie haben. I mean, if I can't imagine if I was in one of those boats. Ich kann mir vorstellen, wenn ich auf einem dieser Boote gesessen wäre. I would have known right away if we don't do something, I will never be able to live with myself. Ich hätte sehr schnell gewusst, wenn ich jetzt nicht sofort etwas tue, dann kann ich nicht selber mehr mit dieser Schuld leben. I have to do this for myself as much as for those people. Ich muss es um meinetwillen tun und um den Willen der Leute. For conscience sake. Um des Gewissens willen. We could have figured out a strategy. Look, you take my people. Let's get some strong men in this boat. Wir könnten eine Strategie machen. Also schauen wir, dass wir schaffen wir ein paar starke Männer in dieses Boot. Let's circle around and take the people from the outer perimeter. Machen wir eine Runde und vom äußeren Umkreis nehmen wir Leute and auf. And 475 places to sit. Jedoch 475 leere Plätze. Like we have 180 places to sit in our church. Wir haben 180 Plätze in der Gemeinde. But we fit sometimes 220. Und trotzdem bringen wir 220. We've had 320 people in this room sitting. Wir hatten schon bereits 320 Leute gleichzeitig in diesem Raum. They could have taken more than 475. Die hätten mehr als 475 vielleicht sogar nehmen können. Someone could have had a child on their lap. Jemand hätte ein Kind auf seinem Schoß haben können. Anyway. Und so weiter. We move from purpose. Wir gehen von Vision. The Lord's purpose was to seek and to save that which was lost. Die Vision des Herrn war zu suchen und zu retten das, was verloren war. And he was passionate about it. Und er war leidenschaftlich darin. And his strategy was brilliant. Und seine Strategie war einfach brillant. 1 Corinthians chapter 2 says, 1. Korinther 2. If the princes of this world had known, wenn die Mächte dieser Welt gewusst hätten, they would not have crucified the Lord of glory. Hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nie gekreuzigt. But 1 Corinthians 2 talks about the wisdom of God. Der 1. Korinther 2 beschreibt die Weisheit Gottes. And God wants to give us a wisdom. Und Gott will uns eine Weisheit geben. Because wisdom and strategy are similar. Weisheit und Strategie sind sich ähnlich. Because wisdom is knowing how to do something right and effectively. Weisheit bedeutet ja nichts anderes als zu wissen, wie man etwas wirkungsvoll tut. It's a skill. Es ist einfach eine Fähigkeit, ein Talent oder. And that's what strategy is. Und das ist was Strategie ist. And God can give us this if we cry out. Und Gott kann uns das geben, wenn wir nach ihm schreien. And it says over and over in Proverbs, cry out for wisdom. In Sprüchen steht, werden wir aufgefordert, nach Weisheit auszurufen. Hang wisdom around your neck. Es um das Genick umzuhängen. Call wisdom your sister. Weisheit als seine Schwester zu bezeichnen. Cry out for wisdom above all things. Über alles hinaus nach Weisheit schreien. And this is what God is telling us. Und das sagt uns Gott. Look, if you're gonna step into the third level. Wenn du in den dritten Level hineingehst. Is it critical? Ist es kritisch? Are we facing something that is a now or never? Ist es so unvermeidlich, dass wir auch uns sagen müssen, jetzt oder nie? Yeah, absolutely. Ja, absolut. We reach these souls now. Wir erreichen diese Seelen jetzt. Or never. Oder nie. And like that guy said, we waited too long. Und wie dieser Offizier das sagte, wir haben zu lange gewartet. We not only have to do this. Nicht nur, dass wir das tun müssen. We need to do this for ourselves. Es ist für uns selbst willen unvermeidlich. If we don't enter into the heart of God, wenn wir nicht in das Herz Gottes eintreten, toward people who are facing eternal separation from God, dass Gott Leuten gegenüber hat, die ewige Trennung von Gott, denen das bevorsteht, we will be a church that is like those people. In a lifeboat. Dann sind wir genau wie eine Gemeinde, wie dieses Rettungsboot da. Living our life, unser Leben leben. Knowing they're out there, but not thinking about them. Wissen, dass sie da draußen sind, aber das verdrängen. Knowing that we're surrounded by all these hundreds of thousands of millions of unsaved people. Wissen, dass wir von Tausenden und Millionen Ungeretteten umgeben. But it's okay because we're fine. Aber es ist ja in Ordnung, weil uns geht's gut. Something happens in the soul. In der Seele passiert da was. We are robbing ourselves. Und wir berauben uns selber. We are suppressing our consciences. Und wir unterdrücken unser eigenes Gewissen. But see, there's fear there, and it's a real fear. Und da ist eine reelle Furcht dabei. To do this, it's an adventure, it's a risk. Und weil es ein Abenteuer bedarf, weil es ein Risiko mit sich trägt. But it's critical. Aber es ist kritisch. When someone is in critical condition in the hospital. Wenn jemand im Spital in der Intensivstation ist. They got in a motorcycle accident. Es war ein Motorradunfall. It means it's now or never. Es bedeutet jetzt oder nie muss etwas getan werden. It means they're on their way out, so save them now or never. Also rette sie jetzt oder nie. Now I want to just suggest a strategy for us. Ich schlage eine Strategie für uns vor. And this is a strategy from a man named Bill Bright. Und das ist eine Strategie mit einem Mann namens Bill Bright. How many people know who Bill Bright is? Hat jemand von Bill Bright schon gehört? How many people don't know who Bill Bright is? Wer hat von Bill Bright noch nie was gehört? And I really want to apologize for not telling you who he was years ago. Ich muss mich ja entschuldigen, euch noch nicht gesagt zu haben vor Jahren. Bill Bright was a student. War ein Student. I believe in UCLA, the University of Southern California. In der Universität Südkalifornien. No, Los Angeles. I'm Los sorry. Los Angeles eigentlich, ja. It's in Southern California, but it's University California Los Angeles, right? Ja. Aus Los Angeles, ja. And he was at a seminar as a 20-year-old. Als 20-Jähriger nahm er an einem Seminar teil. And he heard this lady speak. Her name was Henrietta Maris. Und hörte einer Dame zu, die dort gesprochen hat, eine Henrietta Maris. And him and two of his friends. Er und seine zwei Freunde. One of them was Louis Evans Jr. Einer war Louis Evans Jr. And one was Richard Havelson. Und einer war Richard Halverson, yeah, right. And these guys were so touched by this woman's message. Und die wurden von den Worten dieser Frau so berührt. They went over to see her that night. Die haben dann persönlich mit ihr gesprochen am selben Abend. And they made this statement. Und machten diese Bemerkung. We want to be expendable to the Lord. Wir wollen wirklich dem Herrn zur Verfügung stehen. That means the word expendable means we want to be consumed. Wir wollen völlig ausgebucht, aufgebraucht sein. That word can be used in a negative way. He's expendable. Dieses Wort ist, kann man auch negativ auffassen. You know, you can throw that away. It's expendable. Ja, das heißt, das kann man einfach wegwerfen. Das ist einfach. But they said we want to be expendable to the Lord. Wir wollen völlig vom Herrn aufgebraucht sein. Now I was reading a verse in Acts chapter 20 the other day. Ich habe in Apostelgeschichte 20 diesen Vers gelesen. I would like to bring that verse out for today's text. Und ich möchte diesen Vers eben für unseren Text von heute verwenden. And then I will finish the story of Bill Bright. Und dann werden wir über Bill Bright dann noch ein bisschen was sagen. Acts chapter 20. Apostelgeschichte 20. In verse 24. Im Vers 24. Let's start with verse 22. Vers 22. And now, this is Paul the Apostle speaking. Das ist jetzt der Apostel Paul, der spricht. And now, compelled by the Spirit, und nun siehe, gebunden im Geist, I am going to Jerusalem, gehe ich nach Jerusalem, not knowing what will happen to me there. Und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Is this casual? Ist das hier so ein Einzelabenteuer? Is this crucial? Ist das ein unvermeidliches? Or is this critical? Oder ist es absolut notwendig? For Paul, it's critical. Paul, hier ist es absolut kritisch. I gotta go now or never. Er muss jetzt oder gehen oder es geht nie I've wieder. Gotta go back. Ich muss zurück. He says, I only know that in every city the Holy Spirit warns me that prison and hardships are facing me. Außer dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Fessel und Bedrängnisse auf mich warten. The prophets were prophesying, if you go there, you will go to prison. Auch die Propheten sagten ihm, wenn du jetzt nach Jerusalem gehst, wirst du eingesperrt. This is critical for Paul's ministry. Also für Paulus, den Dienst des Paulus war das absolut kritisch. He has been lied to the Jews about his life. Er wurde verleumdet vor den Juden. They say he's against the law. Es wird behauptet, dass er das Gesetz überschreitet. He tears the law down. Dass er das Gesetz missachtet. But it was all about getting the Gentiles into the lifeboats. Doch er wollte ja nur die Nichtjuden aufs Rettungsboot schaffen. That was burning in his heart. Das hat in seinem Herzen gebrannt. But in the mind of the Jews, there was no room for the Gentiles in the lifeboats. Aber von der Sicht der Juden aus gab es keinen Platz für die Heiden auf dem Boot. The lifeboats were made for Israel. Weil die Rettungsboote für Israel. We are the chosen nation. Wir sind die auserwählte Nation. And Paul was called to include the Gentiles. Und Paulus wurde dazu berufen, die Heiden mit einzubeschließen. He says, however, verse 24. Vers 24 sagt er weiter. Aber Now this is the price when it becomes critical. Und diesen Preis, der muss bezahlt werden, wenn es dann kritisch wird. When it's casual, wenn es nur so ein einzelnes Abenteuer ist, it might cost you your sense of safety. Dann verlierst du das Sicherheitsgefühl vielleicht für einen Moment. Nor only your sense. When it's crucial, aber wenn es wirklich kritisch ist, also crucial, oder the second one, serious, also ernst. When it's serious, wenn es ernst ist, it can cause you your pride, dann kann es eben Stolz verursachen. Your time, your energy, Zeit, deine Energie. But when it's critical, aber wenn es kritisch ist, it can cost you your life. Dann kann es dich sogar dein Leben kosten. This is what he says, verse 24. Vers 24. However, I consider my life worth nothing to me. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert. If only I may finish the race. Damit ich meinen Lauf vollende. And complete the task the Lord Jesus has given me. Und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe. The task of testifying to the gospel of God's grace. Das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. That's our task. Das ist eben unsere Aufgabe. All of us have a story. Alle von uns haben eine Geschichte. All of us that got saved have a story. Alle, die gerettet wurden, haben eine Geschichte. And God has given us a task. Gott hat uns eine Aufgabe gegeben. To share that story. Diese Geschichte. Of what He has done in our lives. Über das, was er in unserem Leben getan hat. Now back to Bill Bright. Zurück beim Bill Bright. How many people here are under 20 or less? How many people? Wer ist hier 20 oder weniger? All right, nobody. There's only one, Michi. Okay, no kids here today. Keine jungen Leute heute hier da. Tonight, they come tonight. Am Abend kommen die. All right. Now, Bill Bright was around 19, 20 years old. Bill Bright war so 19, 20 herum. He takes these two friends and they pray all night. Nimmt diese zwei Freunde mit, die beten die ganze Nacht. After they spoke with this lady, Henrietta. Nachdem sie mit dieser Dame mit dem Namen Henriette gesprochen haben. They made a covenant in 1947. 1947 haben sie dann so ein Eid ausgeschworen. The Burning Heart Contract. Das ist so ein Vertrag der brennenden Herzen. Between the three of them. Die drei haben sich it das had ausgemacht. Four points. Mit vier Punkten. I'm just telling you what their four points were and not suggesting that these are our four points. Und ich will jetzt euch nur diese vier Punkte sagen und nicht vorschlagen, dass es jetzt unsere werden müssen. But ours should be something similar. Unsere sollten so ähnlich sein. Number one. Erstens. That they would spend one continuous hour with the Lord. Dass sie eine ganze Stunde mit dem Herrn verbringen würden. Every day, jeden Tag, for the rest of their life. Für den Rest ihres Lebens. That was number one. Das war Nummer eins. One continuous hour with the Lord. Eine durchgehende Stunde lang. Every day for the rest of their life. Jeden Tag für den Rest ihres Lebens. And I suggested a journal here. Und ich schlage vor, eben, dass man ein Tagebuch führt. When I get in my journal, I could spend 3 hours there like nothing. Wenn ich in mein Tagebuch dann mich aufschlage, da könnte ich auch 3 Stunden. Reviewing machen. What the Lord said to me, what He's saying to me now. Wenn ich jetzt eben mitschaue, was der Herr zu mir gesagt hat, was ich zu ihm gesagt habe. Between reading a verse or a chapter in the Psalms. Wenn ich vielleicht einen Vers gelesen habe oder ein Kapitel in den Psalmen. And writing the thoughts down that God gave me. Und die Gedanken dann niederschreiben, die Gott mir gegeben hat. Looking at what He gave me the day before. Und dann es vergleiche mit dem, was er mir am Vortag gegeben hat. And a few weeks, you can spend an hour like it's 6 minutes. Du kannst eine Stunde auch in 6 Minuten verbringen. At least 15 minutes. Oder 15 Minuten. This is what I would suggest. Das was ich mal schon vorschlage. I know many of us are so busy. You ich got weiß, so many, like, wir sind alle so beschäftigt. Like Philip has so many kids and. Der Philip hat so viele Kinder und. You can't stop the guy and he's just having kid after kid and. And some are so busy. Und manche von uns, die haben eben so wenig Zeit. 15 minutes. 15 Minuten. For some maybe a half an hour. Für manche eine halbe Stunde. For others maybe an hour. Für manche eine Stunde. Number one. Nummer eins. Number two. Nummer zwei. That they would live a holy life. Dass sie ein heiliges Leben leben. No sexual immorality. Keine sexuelle Unzucht. No sex before marriage. Keinen Sex vor der Ehe. That they would honor the sanctity of marriage. Dass sie die Heiligkeit der Ehe ehren würden. They would live a chaste, in English it's called a chaste life. Ja, dass sie einfach ein chastes Leben führen. Number three. Nummer drei. They would pray sie beten that würden. By the grace of God, dass durch die Gnade Gottes, they could lead one person to the Lord a year. Dass sie jedes Jahr eine Person zum Herrn führen. How do you do this? Wie machst du das? Immediately you write down six people that are not saved. Notier dir sechs Leute, die noch nicht gerettet sind. If we all died today, they would not be standing before the throne. Das heißt, wenn wir heute sterben würden, dass die dann aber nicht in den Himmel kommen würden. There's a place for them in the lifeboat, but they're not in. Es ist ein Platz für sie auf dem Rettungsboot, aber sie sind noch nicht drinnen im Rettungsboot. In your journal, write down six people. Schreib diese sechs Leute auf. Start to pray for them. Und fang an, für sie zu beten. I started praying for my neighbor. Ich habe für meinen Nachbarn angefangen. Two days later, I ran into the neighbor on the stairs. Zwei Tage später bin ich dann diesen Nachbarn auf den Stiegen. I haven't seen that neighbor on the stairs in months and months. Monatelang habe ich meinen Nachbarn nicht im Stiegenhaus gesehen. I thought, this is a miracle. Und ich dachte mir, das ist doch ein Wunder. God did this. Gott hat das getan. And I immediately invited them or her and her husband to dinner with my wife. Und ich habe sie und ihren Mann eingeladen für auf ein Essen bei uns zu Hause. We have to start to pray. Wir haben müssen six or seven or ten people. Für sechs oder sieben oder zehn pray Leute. This year, God. Bete dieses Jahr. You have. This is critical. Das God. Ist absolut kritisch. I'm afraid of this. Ich habe Angst davor. I can't do this. Ich kann das nicht machen. I've never done this. Ich habe das noch nie gemacht. I don't want to do this. Ich will das nicht tun. I don't even need to do this. Ich muss es. Ich habe es gar nicht notwendig. No, you need to do oh ja, this du musst for yourself. Für dich, and we selbst. Have to do this. Wir müssen das tun. It's now or never. Jetzt oder nie. Write them down. Pray for them. Schreib es auf. And this is the goal. Und hier ist das Ziel. Lead a person to the Lord. Führ eine Person zum Herrn. And then baptize them with me. Und dann taufe sie mit mir. You and me and that person will baptize them. Du und ich und diese Person, wir taufen sie. In the Tumas pond. Dann in dem Biotop vom Herrn Tumas. That's the goal. Das ist das Ziel. And the goal, let's set a goal. Not for how many people in the church. Set a goal. Setzen wir uns ein Ziel. To reach 1,000 people for Christ. 1,000 Leute für Christus. To baptize 1,000 people. 1,000 zu taufen. Doesn't matter where they go to church. Ganz egal, wo sie zum Gottesdienst gehen. Anywhere that God leads them. Wo Gott sie auch hinführt. But let's baptize 1,000 people. Aber lass uns 1,000 Leute taufen. And the fourth point. Der vierte. Was that they were completely sober. Komplett nüchtern. I know in Europe this is a different kind of a thing. Ich weiß, in Europa ist es ein bisschen anders. They would be alcohol free. Eigentlich alkoholfrei. Now for the European and American this is like an issue. Also hier gibt's da einen Unterschied zwischen Amerika und Europa. I understand that since I've been living here 21 years. Ich verstehe, da ich ja schon 21 Jahre hier gelebt habe. I'll just say this. Ich sage aber das. There are people that have been in our church and are in our church. Da waren Leute, die waren in unserer Gemeinde und sind es noch. That tell me that they have no problem with alcohol. Dass die mir sagten, sie haben mit Alkohol kein Problem. That's not what your wife tells me. Aber das ist nicht, was mir dann deren Frauen sagen. And there are people who say, I have it under control, but you are an alcoholic. Und da sagen Leute, ja, sie können das kontrollieren, aber sie sind Alkoholiker. We have to deal with whatever area. Wir müssen mit jedem Bereich uns beschäftigen. And be courageous with it. Und mutig da sein. If you have a problem with this watching too much TV or something. Wenn du ein Problem bekommst, wenn du zu viel Fernsehen schaust. Step off the edge and do something unbelievable. Dann mach etwas ganz was anderes einmal, etwas Unerwartetes. Just say it's now or never. Sag jetzt oder nie. And pull that plug out. Und dann den Stoppel rausziehen. And take it down to the cellar. Und es runternehmen in den Keller. And put it in the cellar. Und dort lassen auch. And come upstairs and say, God, I can't believe what I just did. Und dann sagst du, oh, lieber Gott, ich kann gar nicht glauben, was ich jetzt gemacht habe. How will I live? What will I do? Wie lebe ich jetzt weiter? Was mache ich jetzt? Die. Jetzt sterbe ich. You'd be surprised. Ja, du wirst überrascht. You'd really be surprised. Ja, du wirst überrascht. You might not die. Dass du das überlebst. You might, God might even be there. Und Gott mag vielleicht sogar dann da whatever sein. Whatever your weakness is. Was immer deine Schwäche ist. Go cold turkey. Lass dich praktisch auf den maximalen Entzug ein. You know what cold turkey is? Wisst ihr was? Das ist dieser maximale Entzug, wenn man eben von and say, today it stops. Und du hältst den Atem an und sagst, heute ist es. My last day. Heute ist mein letzter Tag. Put it in a closet. Sperr es ein. Throw the bottle away. Oder wirf die Flasche weg. These were the 4 points. Das sind die 4 Punkte. Now, and I'm going to tell you the result of it. Und ich werde euch dann auch die Resultate sagen. Who was Bill Bright? Wer war Bill Bright? Bill Bright was the founder of Campus Crusade for Christ. Er war der Gründer des Campus Crusade für Christus. And I went to the internet and I found his picture. Auf dem Internet habe ich dann dieses Bild gefunden. It's Bill Bright. Bill Bright. Bill Bright started Campus Crusade for Christ. Er hat dieses Campus Crusade gegründet. Over 50 years ago. Vor mehr als 50 Jahren. And they led 50 million people to the Lord. Die haben 50 Millionen Leuten zum The result of these 3 20-year-olds in a cabin. Das Ergebnis dieser 3 20-Jährigen da in dieser Hütte. Who took it serious because they realized it was critical. Weil sie erkannt haben, dass es wirklich absolut kritisch ist. Led to the salvation of 50 million people. Führte zur Errettung von 50 Millionen. They are in 191 countries today. Die sind heute in 191 Ländern. They have 26,000 full-time workers. Sie haben 26,000 Vollzeitarbeiter. And they have 225,000 trained volunteer workers. Und die haben 225 ausgebildete freiwillige Arbeiter. He wrote that little book, the Four Spiritual Laws. Er hat dieses kleine Buch geschrieben, Vier geistlichen Gesetze. We've all seen it. It's in over 200 languages. Alle gesehen und das wurde in 200 Sprachen veröffentlicht. Incredible. Unglaublich. The time is now. It's critical. Die Zeit ist jetzt, also das ist kritisch. What would God want to do with us? Was hat Gott mit uns vor? If the Lord came down and he was standing right here before us. Vor uns stehen würde, and he said any questions? Und würde dann fragen. Yes. Würde sagen, irgendeine Frage? Ja. I have a question, Lord. Ich habe eine Frage, Herr. What would you want to do with us? Was möchtest du? Was hast du mit uns vor? Show us, please. Zeig uns bitte. You know what? God will. Gott wird das auch tun. And it's burning on my heart. Es brennt auf meinem Herzen. To live in that critical mode. In diesem kritischen Einstellung. Tomorrow I go to Russia for 5 days. Morgen gehe ich nach Russland für 5 Tage. Nicht weil ich das unbedingt will. Not because I need to. Auch nicht weil ich es notwendig habe. Because I have to. Sondern weil es unvermeidlich ist. Ich muss es tun. Why do we give in the offering? Warum geben wir die Spende? Because we want to. Weil wir das unbedingt wollen. Yes. Yeah. Because we need to. Weil es notwendig ist. Yes. Yeah. But it reaches a place. Aber es kommt auch zu einem Platz. If we look at lost souls. Wenn wir uns Verlorene da draußen anschauen. We have to. Wir müssen es. We have to support the work of wir the ministry. Wir müssen das Werk der Gemeinde unterstützen. So, can we have Georgie come up right now, real quick? Georgie's going to give a testimony. Georgie gibt jetzt ein Zeugnis. Ja, ich habe 15 Jahre, glaube ich, in der Volksoper gearbeitet. I worked at the Volks Opera House. Und da war das so vor Beginn der Vorstellung, ich war Maskenbildner, habe ich die Leute schminken müssen. I was a makeup artist and I would make the people up. Und dann während der Vorstellung bin ich die ganze Zeit dort gesessen und mir war fad. And during the performance I just had to sit there the whole time and I was bored. Und eines Tages war man so fad, dass ich einfach laut geschrien habe, ich fahre jetzt nach Indien. One time I was so bored that I said out loud, I'm going to go to India. Und da war diese Arbeitskollegin von mir. And there was a work colleague. Die sagt zu mir, was ist in Indien anders als in Österreich? And she said to me, what's so different in India than here in Austria? Und wir haben dann einfach so ein bisschen geredet. And so we spoke a little bit. Und sie hat mich gefragt, sag, kennst du Jesus? And she asked me, do you know Jesus? Und ich sag, na sicher kenne ich Jesus. And I said, of course I know Jesus. Cooler Typ. He's a cool guy. Und seit Freitag weiß ich, dass ich hier stehen werde. And since Friday I know that I'm going to share something here. Und ich kann mich nicht erinnern, was sie nachher gesagt hat. And I can't remember what she said after that. Und ich bin eigentlich komme ich zu der Überzeugung, dass sie nicht viel mehr gesagt hat. And actually I think that she didn't say much more. Sie hat mich reden lassen. She let me talk. Sie hat mir Fragen gestellt. She let me ask questions. Und dann letzten Endes mir Literatur zukommen lassen. And then she gave me some Christian literature. Hat mir die Freikirchen von Wien gezeigt. Showed me that there are free churches in Vienna. Und eines Tages hat sie mich eingeladen zu sich zu Hause. And one day she invited me to her place. Und sagt zu mir, ich soll mal kurz ins Kinderzimmer schauen. And she said to me, you should go look in my children's room. Und ich gehe in das Kinderzimmer rein. And I went into the children's bedroom. Und da steht ein nagelneues, genial gebautes Hochbett. And there was a really a brand new, really beautiful loft built there. Und ich sag, wow, gut gebaut. And I thought, wow, that's well built. Und sie hat gesagt, ja, der Pastor meiner Gemeinde, der Pastor Rob, hat das gebaut. And she said, yeah, the pastor of my church, Pastor Rob, he built it for us. Und dann sage ich, na, und wie viel hat er verlangt dafür? And I said, yeah, how much did he charge? Und sie hat gesagt, nichts. And she said, nothing. Und ich glaube, seit diesem Tag bin ich Mitglied in dieser Gemeinde hier. And since this day, I've been a member of this church. Und da war noch ein Erlebnis auf meinem Weg zu Jesus, auch was ich sehr da drinnen habe in meinem Herzen. And one thing I remember, the path that I had to Jesus. Ich war in Kanada, Toronto. I was in Toronto. Und mir ist es einfach mies gegangen. And I was miserable. Seelisch. My soul was leicht paranoid. I was slightly paranoid. Fürchterlich, wirklich. It was terrible. Und ich gehe. And I'm walking. Und ihr habt es vielleicht schon in Wien manchmal gesehen, so Leute, die mit einem Einkaufswagel daherkommen und da sind Sackeln drin und so diese Halbsandler oder. Maybe you've seen these kind of people walking around in Vienna. They're pushing a shopping cart with all kinds of bags in it. They're like beggars, yeah. Street people. Und diese Frau sagt zu mir. And this woman said to me. Jesus loves you. Jesus liebt dich. Und seit diesem Augenblick ist es mir in Kanada wieder gut gegangen. Ich war zwar noch nicht gerettet. And after this, my time went really much better in Canada, and yeah. I was not saved yet. Aber es war einfach dieses Vertrauen in meinem Herzen, dass Jesus da ist. But I just had this peace in my heart that Jesus was there. Ja, also mit einem Wort, zwei Leute haben den Mund aufgemacht. So it was like this, two people opened their mouths. Und haben einfach für Jesus einen Standpunkt eingenommen. And really took a stand for Jesus. Aber ohne zu pressen. But without being pushy. Ohne zu pressen. Without being pushy. Ein Satz noch, mir gefällt so gut dieser Ausspruch von Franz von Assisi. I like the saying from Francis of Assisi. Geht hinaus in die Welt und predigt das Evangelium. Go out into the world and preach the good news. Und nur wenn es notwendig ist, and only when necessary, verwendet Wörter dazu. Use words. Right now we're going to have a testimony. Jetzt werden wir ein Zeugnis haben. From Philip. Vom Philipp. Philip was not always a believer. Philipp war nicht immer ein Gläubiger. Believe it or not. Ob er es glaubt oder nicht. At one time he was unsaved. Es hat auch mal eine Zeit gegeben, der war noch nicht gerettet. Without Christ. Ohne Christus. Yeah, I came to Vienna as a refugee. Ich kam nach Wien als Flüchtling. Oh, in Austria. Also and, in Österreich. I was living in Transkirch. Und ich habe in Transkirchen gelebt. And a friend of mine from Angola, he speak very good English. Und es gab einen Freund von mir aus Angola, der sprach sehr gutes Englisch. And he invited me to go to the Oasis. Und er hat mich eingeladen, dass ich in die Oase kommen würde. And I could not understand a word. Und ich ging dorthin, ich konnte aber nicht ein Wort verstehen. Oasis is a place where missionaries work. Die Oase ist ein Ort praktisch in Dreiskirchen, wo Missionare arbeiten. And they work with the refugees. Und diese Missionare arbeiten mit den Flüchtlingen. So they do all kind of stuff. Und die machen alle Art von Dingen, um ihnen zu helfen. And I was there in this one meeting. Und da war ich in diesem einen Treffen. And my friend told me, if you don't understand a word, just tell me. Und mein Freund sagte mir, wenn du ein Wort nicht verstehst, sag mir einfach. I say, great, I'll tell you. Super, okay, machen wir. I don't understand any word, I don't understand nothing. Überhaupt nichts, verstehe and gar nichts. I was there in the first row. Und da saß ich in der ersten Reihe. And I was there now, just listen. Und da war ich, und ich saß einfach da, und nur versucht zuzuhören. And I did not understand anything, nothing. Und ich habe nichts verstanden, gar nichts. And then they send me to a place. Aber dann haben sie mich da transferiert zu einem anderen Ort. A place called Altenmarkt. An einem Ort, der nennt sich Altenmarkt. And was a missionary was living there, working also with refugees. Und da gab es einen Missionar, der lebte dort und er arbeitete auch mit den Flüchtlingen. And there was a lady from Switzerland. Und es gab auch eine Frau aus der Schweiz. And she would speak French. Und die sprach Französisch. And she and he were coming to visit me. Und die beide kamen gemeinsam, um mich zu besuchen. And they shared Christ with me. Und sie haben mir Christus mitgeteilt. So one day Tom asked me. Und eines Tages bat mich der Tom. He said, Philip, why you don't receive Jesus? Er fragte mich, Philip, warum empfängst du nicht Christus? And I say, I will think about it. Und er hat gesagt, naja, da muss ich drüber nachdenken. And I thought, I say, if I don't have anything to, I don't have anything to lose. Und ich habe mir da gedacht, ich habe ja eigentlich nichts zu verlieren. So why not? Warum soll ich es nicht probieren? And I did receive. Und ich habe Jesus empfangen. And a week later, I get baptized. Und eine Woche später wurde ich getauft. So this is, I think it is very important. Und ich denke, das ist sehr wichtig. We have something to tell someone. Es ist so wichtig. Wir haben doch etwas, was wir anderen auch erzählen können. Many times we think we have nothing to tell. Und so oft denken wir, wir hätten da nichts zu sagen. But just to say Jesus loves you. Aber einfach nur zu sagen, Jesus liebt dich. It is enough. Das ist manchmal schon genug. And we all have something to tell. Und wir alle haben ja etwas zu erzählen. And so is the message beautiful? Und die Botschaft ist wunderschön. We have a great work to do. Wir haben ein großartiges Werk zu and tun. And so just we kind of stand in the edge. Und da sind wir. Wir stehen da an der Kante. And go forward. Und mach den Schritt and einfach if, aus. If you receive Jesus today. Und wenn Sie heute Abend Jesus empfangen haben, tell someone. Dann erzählen Sie das jemandem. Just tell someone before you leave. Gehen Sie zu jemandem hin und sagen Sie es ihm einfach. And it's beautiful. The angels rejoice. Und das ist ein wunderschöner Tag, ein Tag, um dich zu freuen. And we will rejoice with you. Und wir werden uns dann freuen mit dir. Thank you. Dankeschön. So maybe there's somebody here. Vielleicht ist jemand hier. You don't know the Lord. Und du kennst den Herrn noch nicht. If you die tonight or today, wenn du heute Abend sterben würdest, do you know where you would go? Würdest du Gewissheit haben, wo du hingehst? I would like to give you an opportunity to receive the Lord. Ich möchte euch dir eine Gelegenheit geben, den Herrn aufzunehmen. And that means that Jesus becomes a part of my life. Und das bedeutet ja nichts anderes, als dass Jesus ein Teil deines Lebens and wird. That I trust him for my life after death. Und ihm vertraue für mein Leben nach dem Tod. Pray with me. Bete mit mir. Say, God, forgive me. Sag Gott, vergib mir. Please. Da, bitte. Wash me, cleanse me. Wasche mich, reinige mich. Through the blood of Jesus Christ. Durch das Blut von Jesus Christus. From the cross of Calvary. Vom Kreuz. I want to be your child. Ich möchte dein Kind sein. I want to fill my place in the lifeboat. Ich möchte, dass du meinen Platz in meinem Rettungsboot füllst. I want to be one of those who spend eternity with you. Ich möchte einer der sein, die mit dir die Ewigkeit verbringen. Forgive me. Vergib mir. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen. Amen.